Hier ist Pogo Radio im Bermuda-Funk. Auf der Frequenz 105,4 in Heidelberg und 89,6 in Mannheim. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Rüdi Himmelsberger. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, wenn es heute nicht der... Scheiße. Jetzt. Wenn es heute nicht der 23.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend der wunderbare, gut aussehende, eloquente Nils von Geld et Nelt. Hallo. Eigentlich ist es schon immer Nelt im Pogo Radio, ne? Ja, das ist ja dein Künstlername, aber ich habe dich jetzt hier mit deinem echten Namen angesprochen. Meinem Klarnamen. Genau. Irgendwann haben sie uns interviewt von der Rheinpfalz. Ja. Und haben so einen kleinen Artikel geschrieben, dann haben sie auch drauf bestanden, dass unser Klarname da rein müssen. Ja. Haben wir so lange überlegt, ob wir das machen sollen überhaupt jetzt oder nicht. Ja. Aber die haben gesagt, Artikel nur mit Klarname. Ja, aber ich sag, ein Künstlername ist ja auch ein Klarname. Ne? Man schreibt ja auch nicht irgendwo beim Costa Cordalis dann den Klarnamen dahinter, dass er eigentlich Manfred Huber heißt. Das stimmt, aber bei uns hätten sie trotzdem drauf bestanden. Ja. Keine Ahnung. Aber ihr habt ja da Kontakte zu Rheinpfalz da, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Könnt ihr da nicht irgendwie, naja, muss immer seine Kontakte spielen lassen. Ja, immer. Ja. Geld et Nelt. Sag mal, apropos Geld et Nelt, ja. Das war überhaupt kein Geld et Nelt Jingle eben, ne? Das war geil, ne? Ich habe mir gedacht, Geld et Nelt macht ja immer jedes Mal einen Jingle hier für die Pogo-Radio-Sendung. Fast jedes Mal einen neuen. Fast. Also es werden auch viele wiederholt, weil sie mir langsam ausgehen. Weil ich habe nur... Ah, du wolltest dezent darauf hinweisen, dass ich mal wieder neue machen soll. 200 Jingle und das ist, glaube ich, jetzt die 798. Sendung. Und deshalb bin ich halt in der Bredouille und muss halt Jingles wiederholen. Was, du hast 200 Jingles von uns? Ja, bestimmt, ja. Ehrlich, so viele? Ja. Boah. Ja. Müsste man eigentlich mal rausbringen. Ja. Die sind echt abgedrehte Sache dabei. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber was anderes, also jetzt auch wenn jetzt Leute zuhören, die irgendeine Band spielen oder vielleicht in keiner Band spielen, sondern ganz zu Hause irgendwie betrunken am Mischpult sitzen oder irgendwie haben da irgendwie eine neue Billigsoftware von... Sag doch einfach Musik machen. Musik machen oder haben jetzt irgendwie Bock, irgendwie einen Jingle zu machen, weil sie denken, sie haben da so ein komisches Musikprogramm auf dem Computer und wissen nicht, was sie eigentlich damit anstellen sollen, dann mach doch einfach einen Pogo-Radio-Jingle und schickt mir den einfach zu. Dann spiele ich den auch. Schon allein deswegen, weil ihr euch bemüht habt, also er muss ja nicht mehr gut sein, er muss allerdings schon kürzer sein als 30 Sekunden, das ist wichtig. Haben wir noch nie einen längeren gemacht als 30 Sekunden? Doch, ihr habt schon längere gemacht. Aber die spielst du nicht. Doch, die spiele ich ab und zu. Also es gibt einen, der ist 40 Sekunden lang, aber also 30 Sekunden. Also da in dem Jingle muss alles drin sein, das reicht. Guck mal, eine Fernsehwerbung ist auch nicht länger als 30 Sekunden. Und die ja, auch ich finde das doch gar nicht. Mich hat mich jetzt nur interessiert. Ja. Also, ne? Das geht ja alles von der Sendezeit ab. Alles von der Sende- und Quatschzeit. Ich meine, jeder, der die Jingles hört, oder viele von denen, die mir gemacht haben, der dürfte eigentlich keine Hemmungen mehr haben, ne? Eigentlich nicht. Also die sind so krank, dass dort müsste sich jeder trauen. Eigentlich. Und den gerade eben, der ist glaube ich aus meiner Feder. Das ist mit dieser, vom Computer kann man doch Sachen vorlesen lassen, ne? Und ja, dann habe ich da irgendwie mit Garageband irgendwie noch so ein paar Standards hinten dran gemacht. Paar Standards hinten dran gehängt und fertig aus. Na? Du alter Fuchs. Ja. Du Saufuchs. Ja. Es war übrigens gerade die Band, die jetzt gerade lief, das war die Band Angina Jolie. Mit dem Lied Falle. Love, Peace and Happiness. Was war denn das für Spruch? War das Englisch, was der da gesungen hat? Oder singt der auf Ra? Ich weiß nicht. Die Angina Jolie singt da, glaube ich. Ah ja. Du fragst also, mich. Die haben die Band also nach ihrer Sängerin benannt. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, ob die jetzt Englisch gesungen haben oder Deutsch. Ich muss jetzt gerade nochmal reinhören. Wir hören es nochmal. Ja. Das ist bremerisch. Das könnt ihr, die Spruch der Welt sein. Die kommen aus Bremen, da redet man so. Das sind nur Laute, so wie damals bei Obituary. Das ist überhaupt kein Text. Mm. Ah, das kann auch sein. Ja, wie geht's dir denn so? Wir haben uns schon ewig nimmer gesehen. Ja, das stimmt. Family und Musik mache und viel mehr passiert bei mir nicht. Und schaffe gehe. Ja, ich habe ja jetzt am Wochenende habe ich ihn höflich getroffen und er hat mir von eurem fulminanten Auftritt erzählt. Stimmt. Den habe ich auch getroffen. Bei dem habe ich übrigens, das wusste ich gar nicht, der hat Alkohol und Socken-CD. Ja, irgendjemand muss er haben, ne? Und du? Es gab 1000. Gibt's nur Annie oder was? Nee, es gab 1000 Stück und irgendwie müssen die ja, ich glaube nicht, dass alle weggeschmissen worden sind. Ich hätte auch ganz Annie. Ja, ich habe selber nur noch 2. Ah, da kann ich mir noch Annie geben. Ja, stimmt. Liegt in der Dropbox. Weil die Frau, ob es überhaupt noch geht, ne? Lass es was. Ah, ja. Also alte CDs, die man vielleicht noch selber gebrannt hat, die sind inzwischen im Arsch. Nee, ehrlich? Mhm. Nee. Doch. Also ich habe ganz alte Band gehabt, Rio Compressor hieß die, mit der haben wir auch eine CD gemacht. Die CD habe ich auch noch daheim, die geht nämlich. Mhm. Weil sie wahrscheinlich im Auto irgendwie auf dem lag oder was. Die ist so, so komisch, gerade CDs gehen ja kaputt irgendwann. Ja, wenn du so einen komischen Aufkleber noch drauf machst. Aber wenn sie gut aufbewahrst. Ich habe zum Beispiel von 1995 habe ich für viel Geld, für 40 D-Mark damals, habe ich ein Backup meiner Festplatte machen lassen. Die hat genau damals auf eine CD gepasst. Und das geht noch? Und die geht noch. Also ich... Die Rio-Kompressor-CD ging nicht mehr und ich hab's mir. Also, ich rede ja jetzt von selbstgebrannten CDs. Ja, ne? Das war jetzt. Wenn man an den Rechner guckt, dann hätten die CD ja, selber gebrannt. Das war auch selbstgebrannte, aber halt von dem Laden, die das Angebot haben. Und das Alkohol und Socken? Wie war's da? Ja, richtig Presswerk. Ah ja. Na? Die sind besser, die halten länger. Ja, ja, klar, weil die halt. Die sind nicht gebrannt, sondern gepresst, weil die waren ja im Presswerk. Die sind nicht gebrannt, sondern gepresst. So sieht's aus. Die waren nicht im Brandwerk, sondern im Presswerk. Genau. Also so sind sie gepresst. Ja. Ja, ich habe ja geguckt, aber du spielst trotzdem immer noch ziemlich konsequent Geld Geld Jingles, ne? Ja, ja. Außer ein Gast bringt man Eichner mit. Ja, genau. Oder ein Gast spielt während der Sendung live ein Jingle ein oder vorher schon und dann wird er dann vorher reingemacht. Das gab es auch schon. Ich habe leider überhaupt keine Zeit mehr, um die Sendung zu hören. In meinem früheren Leben, da habe ich ja fast jede Sendung gehört, weil da immer viel Zeit war. Jetzt höre ich es überhaupt nicht mehr, aber ich kontrolliere immer mal wieder, ob du immer noch Geld-Nell-Jingles spielst. Ja. Dann freue ich mich immer bei fast jeder Sendung. Wir müssen wieder neue machen. Ne? Ja, der Vorteil ist halt auch, wenn er mir einen Jingle schickt, dann wird er natürlich automatisch verlinkt und ist dann, bis ans Ende des Internets ist er dann ein Link, ein harter Link auf eure Webseite. Na, das erhöht natürlich auch die Suchdinger da, die Suchoption bei Google. Ja, ja, ich weiß. Wenn man Geld nicht googelt, kriegt man ungefähr 400 Pogo-Radiosender. Genau. Ja, genauso ist es auch. Sag mal, wenn du sagst, du hast 700 Sendungen gemacht. Ja, warte mal, es waren mehr als 700. Nee, aber was anderes. Zum Beispiel, wenn du Osterinsel eingibst, bei Google, dann findest du lauter Bilder von Gästen, die bei Pogoradio waren, von der Osterinsel, weil nämlich nächstes Wochenende ist ja wieder Ostern und da ist wieder das große Osterinselfest. Das 13 Jahre Osterinsel, das ist ein Bauwagenplatz in Köln. Ja, ich weiß. Und die kommen doch, bevor das Fest ist, auch immer zu dir in die Sendung. Die wären heute Abend hier, aber ich habe denen gesagt, tut mir leid, ich habe es versiebt. Ich habe schon, der Nils kommt. Deswegen müssen wir ein bisschen Werbung für die machen. Genau. Osterinsel im Garten. Osterinsel den ganzen Tag. Osterinsel. Ja, das ist übrigens eine sehr familienfreundliche Angelegenheit, nämlich mittags gibt es so Kinderprogramm. Ja, ja. Ja. Und abends dann halt für die erwachsenen Kinder. Soll das heißen, da kann ich ruhig auch mal kommen, oder? Ja. Spielen auch viel Bands. Es ist natürlich dann immer so Überraschung, welche Band er jetzt spielt und so, aber wie immer. Weiß man vorher nicht, oder was? Das wissen halt die Bands und wissen halt die Veranstalter, aber die machen da keine Werbung mit den Bands, weil es geht ja um das Fest. Ja. Es geht nicht, dass die Leute kommen, nur um irgendeine Band zu sehen, sondern es geht darum, dass die Leute kommen wegen dem Waageplatz. Verstehe. Mhm. Das heißt, die Bands stehen gar nicht auf dem Flyer. Nein. Oder gibt es auch gar keine Flyer? Nee. Und steht auch nicht drauf, dass Tiptop spielen. Wie erfahrt man überhaupt davon, von dem Osterinselfest? Nur über Pogoradio? Ja, echt nur über Pogoradio, ja. Und ansonsten Mund-zu-Mund-Propaganda. Von Mund zu Mund. Ja. Ach, wenn wir uns jetzt küssen könnten. Ja. Scheiß Internet. Oder wenn wir uns wenigstens Mund zu Mund beatmen könnten. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendwann so Vorrichtungen, die man an seinen Mund machen kann. Und der Anna ach. Und ja, dann übertragt man gleichzeitig seine Lippenbewegungen. Ja, so wie so eine, das gibt's ja im Sexshop, so wahrscheinlich. Ja, aber ich meine jetzt live. Du hast so ein Ding an, ich hab so ein Ding an, dann kann man über das Ding knutschen. Ja, das gibt's ja, Telesex. Das gibt's schon ewig. Deshalb haben sie ja das Internet erfunden, wegen sowas. Das siehst du nur, wie naiv ich bin. Und wie unbedarft. Ja. Das ist ganz verrückt bei mir. Das Internet der Dinge. Ja. Ja. Die können dann auch miteinander knutschen und wir brauchen gar nicht dabei sein. Wir stellen einfach auf Automatik. Das Interding der Nette. Ja. Ja. Ja, erzähl mal, der Höflich war so begeistert von eurem letzten Auftritt. Das war irgendwie so eine Lesung und anschließend habt ihr dann gespielt und die Leute waren total verwirrt. Ja, das war ein ziemlich lustiges Event. Das war, das ist so ein Literaturmagazin, das heißt Der Kettenhund. Das habe ich mir irgendwann mal bestellt. Und dann haben die Kontakt zu mir aufgenommen. Und dann haben sie uns engagiert für eine Lesung. Es kam dann raus, dass wir die auch schon so ein bisschen kannten irgendwie. Aber zuerst habe ich mir mal das Magazin da bestellt. Mhm. Und dann haben die so Dichterlesung gemacht. Und zwischendurch war so soulige Elektromucke. War so eine Frau, die hat so gesungen mit so einer Loopmaschine und so. Und ganz am Schluss kam mir. Und es war halt in Speyer in so einem relativ schicke Komplex, das Kinder- und Jugendtheater. Ganz schicker Raum, alles mit schwarzen Vorhängen und das Publikum saß und halt so Shani Alach und alles von der Stadt gesponsert und fest angestellte Tontechniker und tralalala. Und dann kam halt am Schluss mir und das war ziemlich lustig. Also das Publikum, es war zuerst mal war es ziemlich voll, also damit haben die Veranstalter überhaupt nicht gerechnet. Die haben gesagt, ah, sie hoffen, dass ein paar Leute kommen und so und es haben ein paar Leute gesagt, sie kommen erst, wenn wir spielen und so. Und dann war aber von Anfang an das Ding eigentlich ziemlich voll. Und es war auch ein bisschen gesetzteres Publikum. So waren auch relativ viele Leute, so 50 plus dabei. Zumindest für unser Verhältnis. So Oberstudienrede. Keine Ahnung, was die beruflich gemacht haben. So die halt so Kultur-Typen. Entschuldigung, halt, kurze Frage, sind Sie Oberstudienrat? Naja, und dann war das irgendwie ganz lustig. Und dann kam halt, es war wirklich so, dass ein paar Leute erst kamen, als wir angefangen haben zu spielen. Und von dem Publikum, was vorher bei der Dichterlesung saß, sind auch ein paar gange. Also die Hände sind alle durchkalt, irgendwie das Geld- und Geld-Konzert. Ging dann halt auch eine Stunde. Das vorher alles war relativ kurzweilig. Jeder hat halt so 5 Minuten gelesen, danach hat die Frau ein bisschen Mucke gemacht. Das ging dann auch immer so 5, höchstens 10 Minuten. Und das ging dann halt eine Stunde und dann noch Zugabe 1,5 Stunden. Und zwar lustig, war echt cool. Hat irgendwie Spaß gemacht. Und danach hat uns dann der Höflich noch mit in seine neue Wohnung genommen. die unglaublich geil ist. Ja? Ja. Totaler, also echt abgedrehter Shit, die Wohnung. Geil. Und dort war Alkohol und Socken-CD. Und ich so, was? Der Rüdi hat eine CD gemacht mit der Band und ich hab sie nicht. Ich hab noch nicht mal die Lieder. Die kam 1994 raus. Hab mir hier mal ein Lied von der. Nee, wir hören das jetzt nicht. Wir hören jetzt was von Gelded Nelt. Du bist ja Gast. Und zwar von der Platte, also was ich ja, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der alles hat von euch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der alles hat von uns. Bei dir ist doch alles so unsortiert. Das ist unsortiert, aber ich hab's. Du hast irgendwo. Nee, der Gerd hat noch mehr. Der Gerd hat noch mehr. Bei dem ist alles sortiert. Also ich glaub, aber du hast auf jeden Fall wahrscheinlich. Wenn man Contest mache, wer am schnellsten ein Lied hat, dann gefunden hat, der, dann bin ich's wahrscheinlich. Und wenn der Leute, die nicht ich und der Gerd sind, kann es sein, dass du die meiste hast. Ja. Hast du auch die erst? Ich hab alles, ja. Urlaub im Brunnsaal? Ja, hab ich, klar. Echt? Naja, logisch. Von der gibt auch wohl Liedere. Ja. Das war noch. Ja, warte mal, für Urlaub im Brunnsaal. Warte mal, da habe ich, glaube ich, eins ausgesucht. Mugeleckt. Also ich fand, Mugeleckt, da habe ich vorher nochmal reingehört, die ist ja wirklich. Ja, aber Mugeleckt ist aber nicht Urlaub im Brunnsaal. Nee, aber die ist, das ist ja eigene Platte, aber die ist halt richtig abgefahren, ne? Weil das sei dann auch so richtig wütend. Ja, und total dreschig halt. Ja, ne? Ja, aber ich kann Urlaub im Brunser, kann ich mal raussuchen, was wir da Schönes haben. Urlaub im Brunser. Urlaub im Brunser. Ja, zum Beispiel Schwarze Gesetzlos ist drauf, ne? Motherfly, Urlaub im Brunser, Wald und Regel. Otter, Albi, Family. Nee. Nee, kennst du von deiner? Nee, oder? Springt mir jetzt keins ins Gesicht. Ja, das können wir auf Spiegel, wenn das willst. Ja. War nicht lang, oder? Nee, 2 Minuten. Oh, so lang? Ja. Ah, ja, ja. Weil sonst hätte ich nämlich jetzt gespielt das Lied Geilsau. Ah, kann schon machen. Nee, du hast ja vorher schon was rausgesucht, eigentlich wollte ich mich nicht einmischen. Ja, ja, aber ich sage ja, okay, das, so ist es halt, ne, hier. Wir sind ja spontan. Wald und Regel von der Platte Urlaub im Brunser von Geld et Nelt. Bitteschön. Ohne Derbe abzuspielen. Wunderbar. Herrlich, echt. Ich wusste selber nicht mehr genau, was da jetzt passiert. Herrlich, echt. Aber eure, so Sachen kriegt man ja, findet man zum Beispiel nirgendwo im Internet, ne? Wenn man jetzt mal sagen will, irgendwie, ich hätte jetzt Bock, irgendwie die ganz alten Sachen von Geld et Nelt irgendwie zu hören. Wie lange gibt's denn euch schon? Seit Also ich weiß es nicht genau. Wir feiern dies Jahr unser 10-jähriges Bühnejubiläum. Ja, also 10 Jahre. Da hat sich einiges... Aber es gab uns... Also das da, das Urlaub in Brunsen, was wir gerade gehört haben, das ist viel älter. Das ist von irgendwann, als der Gerd nach Berlin gezogen ist, von 97 oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall müsste man doch einfach mal so, wenn er jetzt zum Beispiel euer 10-jähriges feiert, Bühnenjubiläum, dass er mal so ein kleines Päckchen schnürt, dass man sich das dann so als Hardcore-Geld-Net-Fan einfach mal so komplett alles runterladen kann. Ich habe sowieso vor, jetzt, ich habe es noch nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich das die Website nicht gut verstanden habe. Ich will alle Lieder auf Bandcamp hochladen und zum Free-Download da hinstellen. Ja, das ist cool, ja. Das ist cool. Und alle Platte. Ja. Also alle CDs, nicht ja, alle Lieder. Es gibt ja noch viele Lieder, die sind rausgeflogen, die sind nicht auf die CDs gekommen, die kommen da auch nicht hin. Oder vielleicht irgendwann achtmal, aber erstmal alle CDs, die es gibt. Ich habe unheimlich viel Sachen, wo Demo hinten dran steht, ne? Ja, weil, das kann sein. Weil das sind halt Sachen, die du mir so geschickt hast, was ich zum Beispiel das, ja. Das Torero zum Beispiel, das ihr da gecovert habt von... Das ist ein Lied, was dann nicht auf die... Ach doch, das ist auch auf einer CD drauf, ja. Nee, das habe ich als, das habe ich auf keiner CD drauf. Das habe ich, das hast du mir mal irgendwie so mal geschickt. Ist das das Original von der Gamma Blitz Boys oder was? Nee, das ist euer Lied, eure Version. Aber unser Lied kam aber mal raus. Auf ja? Ja. Into the Great White If. Da war das drauf? Das kann sein, ja. Ja, ja, jetzt wird es aber zu technisch, ne, hier. Viel zu technisch. Zu nerdig. Wir gehen zu tief in Geldet Meld Mai. Ja. Wenn es überhaupt geht. Ja, wir wollten das lange nicht machen mit dem Free-Download da, aber jetzt haben wir irgendwie gedacht, jo, komm, hopp. Dann kann wenigstens jeder immer Geld nicht her, wenn ja, er Pokémon. Genau, und muss ja nicht das Aktuelle, ne? Du kannst ja irgendwie die Sachen, die halt schon irgendwie abgefrühstückt sind, da irgendwie. Ich habe irgendwie im Moment auch ein bisschen im Kopf, vielleicht eher dann Lieder hochzuladen, neue, und eher ein Schallblatt rauszubringen als eine CD. Ja, das machen viele. Ja, sag ein bisschen geileres Produkt. Ja, das könnte ja mal machen, ne? Haben wir eh noch nie gemacht. Ja. Letztes Mal haben wir zum ersten Mal das CD-Format verlassen und das Heftel gemacht. Ja, das ist. Ja. Das liegt hier auch direkt eine Armlänge neben mir. Und jetzt nur Schallblatt, finde ich auch mal geil. Ja, bin ich ein bisschen erkältet. Oder ist das jetzt schon wieder der Frühlings. Dings da? Nee, ich bin total erkältet. Ja. Ich habe heute Nacht auch Nachtdienst gehabt. Oh Gott. Von gestern auf heute. Und da war ich auch schon erkältet. Da bin ich nur hier, egal, weil man, wenn man am Wochenende krank ist, kriegen die halt keinen Ersatz. Und das ist dann echt schlimm. Ja. Wenn dann der Kollege allein in der Station huckt, das ist echt, das geht schlecht. Naja. Ich arbeite jetzt auch seit einer Woche in einem Krankenhaus, ne? Und ich habe ja vorher keine Ahnung gehabt von Krankenhäusern. Also ich war nie Kunde und ich habe auch keine Fernsehserien gesehen, wo es in Krankenhäusern abgeht. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich meine, im Fernsehen ist es doch nie so wie im Krankenhaus. Also doch, ich denke mal schon, dass in der Sachsenklinik. Quatsch, Alter. Da ist es bestimmt genauso. Die wie Schwester Asu, die schafft in der Aufnahme, auf der Innere, auf der Chirurgie, im OP und im. Das gibt's nirgends. Nee. Naja, auf jeden Fall ist es so, wie ich mir das vorstelle, wie es in einer Krankenhausserie eigentlich sein sollte. Wie ich mir das so vorstelle. Da, wo du jetzt gerade bist, ja, oder was? Ja, das ist in der Neurologie. Ja, hast du in deiner Ausbildung noch nie einen Einsatz im Krankenhaus gehabt? Ja, das ist ja jetzt meine Ausbildung, der Einsatz im Krankenhaus. Das ist der erste? Ja, der erste, ja. Die Einsätze waren im Altenheim, oder was? Die waren halt ganz normal im... Da, wo ich halt arbeite, bei der AWO, ja. Wie viel Einsatz hast du schon gehabt? So Praxis-Einsatz? Ja, einmal ambulant und dann halt jetzt das erste Mal im Krankenhaus. Ich muss die ja jetzt alle noch machen, ne, in dem Jahr. Also hast du erst einen Praxis-Einsatz gehabt vorher, vor dem Krankenhaus? Ja, aber der gilt nicht wirklich als Außeneinsatz, weil das Ambulante es zählt irgendwie zusammen mit dem Stationären. Ah, krass. Bei mir in der Ausbildung hat man immer so, was weiß ich, 4 oder 6 Wochen Schule gehabt und dann hat man im Krankenhaus geschafft. Ja, du bist auch Krankenpflege, das ist was anderes. Aber ich dachte trotzdem, dass man in der alten Pflegerlehre auch ganz viel arbeitet und nicht nur lernt. Ja, macht man auch. Also ich muss jetzt noch den Einsatz noch so 5 Wochen machen und dann kommt noch mal ein irgendwo. Aber den mache ich wahrscheinlich intern im Haus, auf dem anderen Stockwerk. Okay. Hast du jede Woche Schule oder was? Nee, das ist immer so Blöcke. Blöckeweise. Ja. Und zwischendurch schaffst du immer im gleichen Heim? Genau. Und ab und zu hast du mal einen Außereinsatz? Genau, wie jetzt. Okay, also ich meine, gut, wir haben auch immer zwischendurch im gleichen Krankenhaus geschafft. Ja. Aber wir haben halt ständig in einer anderen Abteilung geschafft. Ja, okay. Wir haben halt einen Einsatz in der Chirurgie gehabt, einen Einsatz in der Innere, einen Einsatz in der Neurologie, einen Einsatz in der Aufnahmestation und einen Psychiatrie-Einsatz, alles Mögliche. Ja, genau. Wir haben halt nicht immer im gleichen Ding geschafft dann sozusagen. Ja, ist es auch so, dass Krankenpfleger auch vom Niveau her ja irgendwie auch viel mehr Lernerei ist. Ist das so? Ja, ist anspruchsvoller, auf jeden Fall. Aber nicht viel, oder? Ja, schon. Ja? Ja. Glaube ich schon, ja. Also das ganze, nicht so sicher. Der ganze medizinische Krempel ist viel intensiver. Kann ich mich gar nicht mit rein erinnern. Ich finde, man hat ständig Zeug beigebracht kriegt, dass wenn man dann im Praxiseinsatz war, überhaupt nicht funktioniert hat. Ich kann mal halt die ganze Zeit. Da hat man so zwei Welten gelebt. Ja, ich das eine war die Welt der Lehre, die war komplett anders als die Welt der Praxis. Ich kann mal halt die scheiß Fachbegriffe halt überhaupt nicht merken. Was für Fachbegriffe? Alle Fachbegriffe. Alle? Ja. Konntest du ja keine ähnliche Fachbegriffe. Doch, natürlich. Aber irgendwie, manchmal da höre ich wieder irgendwie Fachbegriffe und dann denke ich, oh Gott, was war denn das jetzt nochmal? Scheiße. Aber das geht mir auch so. Ja. Bei mir ist heute was Krasses passiert. Heute Nacht. Eigentlich darf man aus dem Krankenhaus gar nicht erzählen. Mhm. Darf man nicht wegen Dings Datenschutz und sowas und Schweigepflicht. Ja, Schweigepflicht. Ich könnte Story. Jetzt im Moment gerade bin ich sehr traurig über die Schweigepflicht, weil ich würde gerne ein paar Sachen erzählen, was geht denn nicht. Ja, es geht nicht. Nee. Ich habe echt heißes Zeug erlebt. Aber nachher können wir noch mal kurz alle retten, ohne Internet, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann erzähle ich das. Ja. Könnte ich da auch ein paar Sachen erzählen. Ja. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein Flash, wenn man dann das erste Mal im Krankenhaus schafft, oder? Ja, auf jeden Fall. Was halt so Sachen, dieses, wo ich halt gerade arbeite, ne, da kannst du halt irgendwie, also bei uns ist halt so, so Mülleimer ausleeren oder Bette machen, also so Sachen, ne, irgendwie so Bette auswische oder sonst irgendwas, ne, oder Wäschesäcke abhänge oder sowas, das gehört halt auch zu unseren Aufgaben, ne, und da, oder Essen verteilen und da gibt's halt Servicekräfte. Also in dem Krankenhaus, wo du schaffst, machen die Krankenpfleger nur medizinische Tätigkeiten. So sieht's aus. Aber das ist aber in dem Krankenhaus, wo ich schaffe, nicht so. Ich habe halt heute Morgen. Also die ganze Sache, die du ewig gesagt hast, die muss ich machen. Nee. Wäschesäck ausleeren, wenn ein Patient geht, das Bett auswische. Nee. Außer wenn es. Manchmal macht es auch die Putzfrau, aber ich muss es auch machen. Nee, das macht, machen alles. Und Essen anreichen müssen wir auf jeden Fall. Ja, anreichen auch. Anreichen, aber das Tablett mit dem Essen hinstellen und wieder abholen, das machen Servicekräfte. Das machen die Leute bei mir selbst. Ja. Die meiste. Ja, und dann muss ich halt da gucken, ne? Und Blutdruckmesse, Blutzuckermesse und alles. Ja. Ich habe das auch schon gehört von der ambulanten Pflege. Ja. Wenn du dort als Krankenpfleger arbeitest, machst du überhaupt keine Grundpflege mehr. Ja. So du machst nur Spritze, Tablette verabreiche und Verbände. Da habe ich letzte Woche das erste Mal so ein Vigo gezogen. Ne? So eine, wie erzählt man das jetzt für die Leute, die keine Ahnung davon haben? So einen venösen Katheter. Zugang. Ja, venösen Zugang, ja. Genau. Und Frau Nühle. Genau, und dann meint der Typ, dann habe ich es ihm halt erzählt, ja, das ist das erste Mal, das habe ich noch nie gemacht. Und dann meinte er, oh, ich habe Angst. Und dann meinte ich habe auch Angst. Und am Schluss hat er mir dann eine Twix geschenkt. Ja, herrlich. Ja, so. Also Bronüle gezockt habe ich halt schon 100.000 Mal. Ja, klar. Das ist ja deine Aufgabe. Ja. Ja. So, wir machen jetzt weiter. Mit Musik, würde ich mal sagen. Mhm. Wir spielen ein Lied von der Band. Ach, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, aber doch, das passt jetzt gar nicht, aber ich spiele es trotzdem. Die ich weiß gar nicht, ob das, naja. Doch, jetzt mach doch mal. Ich wollte es die ganze Zeit spielen, die ganzen dann Wochen. Spielt. Weil da war doch diese Eurovisions-Contest, ne? Und da haben doch die Kassierer, haben sich da auch beworben drauf, ne? Und sind nicht genommen worden irgendwie, ne? Okay. Aber die haben extra ein Lied gemacht für den Eurovision der Chanson oder sowas, ne? Die Kassierer. Ja, genau. Und das Lied haben sie auch veröffentlicht und ich habe das auch dann gekauft. Okay. Und ich denke mal, es wäre jetzt an der Zeit, das Lied zu spielen. Also dann spielen. Bei Pogo Radio, ne? Ist auch genau der richtige Zeitpunkt. Damit hätte Deutschland den ESC gewonnen. Jetzt hat es wahrscheinlich jemand anders gewonnen. Oder ist es noch? Keine Ahnung. Gibt es denn überhaupt noch? Nee, das war noch die Vorausscheidung. Ach so, Vorausscheidung. Da ging es darum, wer für Deutschland antritt. Ja, genau. Ah, ich spiele ihn einfach mal. Der Tag war heute nicht geplant, die Stunden werden nicht gezählt. Lächeln, Hoffnung, Perlenkette, das Schicksal hat dich ausgewählt. Kleine Schritte, große Fragen, der Möglichkeiten gibt es viele und du nutzt sie. Große Sprünge, Glück und Reichtum hält das Leben auch für dich zum Greifen nahe. Dein Traumschloss kann aus Luft nur sein, denn es fehlt das Fundament. Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Alles wirkt vorherbestimmt, das Ende wird der Anfang sein. Leben führen ohne Planung, sonst ist man sehr schnell allein. Gibt's am Himmel dunkle Wolkenstürme nahe und der Regen macht dich nass, ist das dennoch zu verschmerzen? Denke daran, auf die Götter ist Verlass. Deine Träume werden wahr, wenn du nur dafür lebst. Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Die Rotation hält uns auf der Erde fest, wenn du's nicht glaubst, mach einmal einen Sprungtest. Die Gravitation hält uns auf der Erde fest. Nicht glaubst, mach einmal einen Sprungtest. Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wer merkt die schon? Erdrotation, wem wird schon davon schlecht? Ja, damit hätten sie gewonnen. Mensch? Nee. Schwer zu sagen. Aber kann sein, ist ein ganz cooles Lied. Ja. Wo kommen die eigentlich her? Aus Bochum-Wattenscheid. Ruhrpott. Ja. Die sind auch schon richtig groß eigentlich, ne? Ja, die sind schon sehr bekannt, ja. Das war doch irgendwie so, dass die ARD, glaube ich, einfach der Xavier Naidoo ausgesucht hat und dann gab es so Internet und so genau, Kampagne genau. Und dann und wer geht jetzt zum Grand Prix? Keine Ahnung. Doch, der Xavier oder was? Das weiß ich nicht. Hey, kann man auf euch der Xavier Naidoo? Nee, ich glaube, das habe ich sogar mitgekriegt. Nee. Das hat so ein junges Mädel irgendwie mit 19 Jahren, die hat es geschafft. Gab es dann da so Ausscheidungssendungen, ja, wieder, oder ja, was? Ja, genau. Knorkator hat doch da mal teilgenommen. Ja, stimmt. Das war auch toll. Ja. Und irgendwann hat er den Grand Prix mal echt so finnische Heavy-Metal-Band gewonnen, ne? Ja. Wie hießen die? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Die waren ziemlich dark und haben gewonnen. Ja. Mensch, wir sollen uns doch mal bewerben. Ey, das wäre mal eine Möglichkeit. Aber wir sollten das dann selber ausschreiben. Also wir sollten den selber veranstalten. Weil das geht gar nicht, was da läuft. Das ist alles total Schmuh und Käse. Ja, gut. Das sollte irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung, der Schwule- und Lesbeförderband Deutschland sollte das ausschreiben oder sollte den organisieren. Weil die sind ja die Einzigen, die sich eigentlich dafür interessieren. Rüdi. Die sollen den selber die Hand nehmen und sollen den Scheiß machen. Ich kenne auf jeden Fall noch ein paar andere, die sich dafür interessieren. Der Schwule- und Lesbeverband Deutschland soll das in die Hand nehmen. Ja, genau. Das ist so mit so Radiostationen läuft das, ne? Das sind alle möglichen europäischen Radiostationen, glaube ich, die das da immer machen. Nee, das ist, weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ja. Deswegen ist es natürlich auch kommerziell wie die Sau. Ja. Ja, vielleicht macht der Bermuda-Funk ja auch mal mit. Da können wir Geld nicht vorschicken. Ein paar Leute haben schon gesagt, wir sollen uns mal beim Stefan Raab für den Bundesvision Song Contest, weil es doch für Rheinland-Pfalz eh nie jemand gibt. Ja, das können wir machen, weil der macht ja eh nichts mehr dieses Jahr, ne? Stimmt, und wenn er nichts macht, können wir uns auch ruhig bewerben. Ja, genau. Das ist genau der Zeitpunkt, der für Geld und Geld vorbestimmt war. Wenn es den Bundesvision Song Contest nicht mehr gibt, dann bewerben wir uns. Ja, dann geht er noch zum Günter Jauch nächstes Jahr in die Sendung. Ja, ja. Ganz raffinierter Schachzug. Ja. Genau so läuft's. Der Nils ist hier von Geld et Nelt und da es ja immer wieder Leute gibt, die hier die Sendung nicht jahrelang hören und nicht wissen, was Geld et Nelt ist, werde ich jetzt einfach mal aus Demonstrationszwecken ein Lied spielen von ihrer Platte Liebe. Das Lied heißt Geilsau. Ist das nicht ganz schön lang? Das ist ziemlich lang. Für deine Verhältnisse? Für meine Verhältnisse ist es sehr lang, ja. Aber ich spiele es 3 Minuten 42 Sekunden. Ah, das geht ja noch. Ja. Ich dachte schon 5. Nee. toi. Pour moi, c'est la première fois, je ne m'en remettrai pas. Das Metal, je veux coucher avec toi parce que tu es magnifique et pas comme une brie. Ja, das war's. Schön, hä? Krass, ja. Ja. Also das da am Schluss, das war ein schöner Abend. Das war beim in Berlin beim Gärtner der Küche. Das ist mit so einem Diktiergerät aufgenommen. Das war sehr lustig. Wer war die Frau? Bitte? Wer war die Frau? Die Charlotte. Ah, die Charlotte. Die ist immer noch dabei, ne? Ja, die bunte Frau. Ja. Das Ad-Girl. Es gibt nämlich einen Geldboy, einen Neltboy und ein Ad-Girl. Ja. Wobei das Ad-Girl irgendwann zur bunte Frau auferstanden ist. Mhm. Ja. Der Name hat sie irgendwann verpasst, kriegt seitdem. Hast du eigentlich die bunte Frau? Ist die eigentlich immer dabei bei euren Auftritten? Naja, nur wenn sie Zeit und Lust hat. Ja. Und das ist nicht immer. Aber schon ziemlich lang, ne? Ja. Ach, schon ein paar Jahre. Ja. Auf jeden Fall. Ach ja, man wird nicht jünger, gell? Ja. Ja. Rödi. Komm mal her, noch ein Geldet-Nelt-Lied. Wir können ein Geldet-Nelt-Lied hören. Wir können auch zum die Leute, dass die ein bisschen wieder wacher werden, oder auch mir wacher werden, können wir ein Lied hören von der Band KMH. Alles klar. Das heißt Dehnungsfuge. Dehnungsfuge. Und die Platte, auf dem das Lied erschienen ist, heißt Wer schreit, hat Recht. Ja, das war Dehnungsfuge. Die Band hieß KMH. Das Lied hieß Dehnungsfuge. Das ist saugeil. Ja. Komm aus Stemwede. Das war echt geil. Wie heißen sie? KMH? Ja. Was ist Stemwede? Ist das in Holland oder was? Stemwede ist, glaube ich, irgendwie in Norddeutschland. Stemwede ist, glaube ich, irgendwie in Norddeutschland. Ich muss gerade mal in die Scheibe klopfen hier. Ich glaube, der Chat ist eingeschlafen. Hoshi, was ist los mit dir? Der hat einen Link geschickt, dass man bei eBay kann man für 6,95 Euro kann man die Alkohol- und Socken-CD kaufen. Ah ja. Ja. Soll das heißen, ich soll mal die kaufen, oder? Nee. Aber ich habe wirklich nur noch zwei Doch, Stück, das soll das heißen. Ja, ja. Das wollte er mir doppelt sagen, da bin ich mir ganz sicher. Die Rezo-Hexe hat schon den Chat verlassen. Naja, auf jeden Fall war sie noch so körperlich anwesend, dass sie irgendwie es geschafft hat, den Ausknopf zu drücken. So. Du meinst, du hättest sie gern komplett betäubt. Ja. So dass wenn schon, dann soll sie gefälligst vom Rechner einpennen und noch ausmachen. So wie wir. Ja, genau. Nach der Sendung. Ja. Ja. Genau so wie wir nach der Sendung. Sendung. Ja. Also und reden wir jetzt noch ein bisschen über Politik? Ja, über Politik können wir gerne reden. Du kannst mir auch irgendwelche Fragen stellen. Ich bin zu allem bereit. Wie viel Uhr war es gestern um 8? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Morgens oder abends? Ja, stimmt. Ja. Ja, egal. Spielt für die Beantwortung der Frage überhaupt keine Rolle. Ja, was macht denn eigentlich dein anderes Projekt? Du hast ja noch eine Band, ne? Wo du mitspielst. Ah, stimmt, ja. Ja. Am Ende ist unser erstes Konzert gehabt. Ja. Das war total abgedreht. Erzähl erstmal, wie die Band heißt. Weiche. Aus. Habe ich doch Frankfurt. Letzte Sendung schon erzählt. Ja, also, aber bitte. Ja, nee, Quatsch, ich mach nur Witze. Man muss ja ein bisschen. Man muss ein bisschen aktuell, ne? Dass die Leute, die letzte Sendung nicht gehört haben, trotzdem wissen, um was es geht. So sieht's aus. Also, die Band heißt Weiche, die gab es auch schon früher ohne mich. Ich bin der Eigstiche und jetzt haben wir unser erstes Konzert gehabt. In Kassel im MUK als erste Band von einem Black Metal Konzert. Noch uns sind drei Black Metal Bands gespielt. Black Metal, das heißt, es ist ein Satanist? Satanisten-Bands oder was? Nee, ich glaube, das ist irgendwie so, dass das eher so Black-Metal-Bands sind, die textlich nicht satanistisch sind und persönlich eher so ein bisschen links auch oder so, deutsche. Deutsch. Aber die Musik ist halt so Black-Metal. Ja, wie? Also Black-Metal hat jetzt mit Satanismus nichts zu tun. Ah, doch. Aber bei denen nicht. Nicht unbedingt, denke ich mal. Steht nicht so im Mittelpunkt wie bei jetzt viele Black Metal Bands, die vorher bekannt waren. Mhm. Die Endband, mit der wir gespielt haben, die hieß Ulta. Mhm. Die waren total abgedreht. Also, es war für mich war es immer so, dass ich mir die Bands ungefähr so 10 Minuten angehört habe oder eine Viertelstunde. Ja. Am Anfang war ich ultra geflasht und habe gedacht: Oh Gott, was ein Trip. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal ein Bier trinken, das ist echt krank. Das ist halt schon beeindruckend, aber es ist auch relativ einförmig, muss ich sagen. Es ist halt immer Double-Bass-Attacke, wie die Sau. Ja. Die Bassdrum macht die ganze Zeit. Ich habe gedacht, oh krass, ey, so junge Männer, die irgendwie 6 Jahre in ihrem Leben Double-Bass geübt haben. Und jetzt können sie das. Sau, krass, echt. Das macht halt das Bassdrum immer. Und die Snare Drum macht halt immer verschiedene Schnelligkeiten dazu, von bis zu. Das macht halt Schlagzeug immer. Ja. Eigentlich. Und dann sind halt Gitarren auch groß. Die Gitarren spielen so ganz. Die variieren auf so Moll-Akkorde rum irgendwie. Irgendwie immer der gleiche Grundton und so andere Versionen davor. Und der Gesang ist halt. Oder und immer wenn sie angefangen haben, war es halt total beeindruckend, weil es voll die Wand war. Und halt so, boah. Aber nach 10 Minuten habe ich halt jedes Mal gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, aber die 10 Minuten waren jedes Mal geil, muss das ich so sagen. Das schwindet auch meine Aufmerksamkeitsdingens da, ne? Ich habe in Köln gibt es ja auch so eine Band, die heißt Serpent Eater. Die beeindrucken auch, weil sie halt der Bass ist so dermaßen laut, das ist wie so eine kleine Darmmassage. Und aber ansonsten kann ich mir das halt auch nicht lang reinziehen. Also ich habe meine jetzt auch hauptsächlich deswegen reingezogen, weil wir halt mit einer Band gespielt haben und ich eh da war. Ja, und wie sind die dann? Gehen normalerweise auch nicht auf Black Metal Konzerte. Und wie sind die dann so im Backstage-Bereich so? Das sind es eigentlich ganz nette. Die waren, glaube ich, die kamen, glaube ich, alle Band. An der E-Band waren Franzose. Mit denen konnte man nicht so gut sprechen, weil die nicht gut Englisch konnten und ich kenne Französisch. Mhm. Und die andere kamen aus Köln und waren alle so voll die nette Typen. Ja. Also aus dem Umkreis Köln, glaube ich. Ja. Und waren alle total nett. Waren halt schon so Mettler alle, mit entweder Glatze oder langer Haar und alle schwarz angezogen, irgendwelche Metal-Shirts und so. Aber die waren eigentlich waren es ganz normale Typen. Ja, und Weiche sind halt auch so eine Band, die halt so Richtung Metal gehen, oder wie? Ja, vielleicht schon. Ich will, ja. Also ehrlich gesagt tue ich mir total schwer, das zu beschreiben. Ja, aber die Leute, unser, die auf unser Gitarrist sagt, es wäre auch Black Metal. Black das Metal. Find ich eigentlich überhaupt nicht. Also es ist auf jeden Fall so, also es ist halt harte Musik mit sauverzerrte, ultratiefe Gitarre und der Gesang ist auch immer zu. Immer eigentlich. Also es ist schon im Bereich Metal, ja. Ja. Auf dem Konzert haben auch ein paar Leute gesagt, es wäre Death Metal. Aber das finde ich auch nicht, weil es ist halt fast, es ist selten schnell. Und wenn es schnell ist, dann eher so Downbeat, Groove, du, so Hardcore-mäßig ein bisschen. Aber es ist Death Metal und Black Metal sind halt immer total krasse Maschinen irgendwie. Und das ist bei uns nicht der Fall. Und gibt es da Gitarren-Solos irgendwie ewig lange? Nee. Gar nicht. Null. Gitarren-Solos gibt es nicht. Nee. Ja. Weil das zeichnet eigentlich Metal aus, ne? Daumolz. Ich finde auch nicht, dass es klassischer Metal ist. Ah, ja. Es ist halt total tief und es ist vor allem auch total, also es ist relativ kompliziert, ist es auch. Es kommen immer wieder so ukrade Takte vor, also kein Viervierteltakt, dann kein Dreivierteltakt, sondern Siebenviertel, Fünfviertel, dann immer ganz krasse Zählzahlen, also wie oft irgendein Teil kommt oder sowas. Ach du Scheiße, und du bist ein Schlagzeuger und musst den ganzen Scheiß dir merken im Kopf. Ja. Das ist ja eigentlich voll die Aufgabe, ne? Total. Also für mich wie die Sau. Ich habe auch viele Schlagzeuger gesehen, wo ich den Eindruck habe, es ist für sie überhaupt keine Aufgabe. Aber für mich ist es krass. Ja, weil ich habe jetzt letztens habe ich drüber nachgedacht, da war ich irgendwie mit Supernichts unterwegs, ne? Die haben ja auch irgendwie in ihrem Programm irgendwie mindestens 30 Lieder. Und der Achim, der da Schlagzeug spielt, der spielt ja noch in mindestens vier andere Bands mit. Und da habe ich mir gedacht, in dem Moment, als er da hinten am Schlagzeug rotzbesoffen saß, habe ich mir gedacht, wie kann der sich die ganze Scheiße merken, was er da zusammentrommelt? Und da sind wir dann drauf gekommen, ja, der hat es halt ein Gefühl. Er trommelt halt nach Gefühl, nicht nach das, was er halt da irgendwie sich irgendwo merken muss. Keine Ahnung, wie der das macht. Ja. Also bei mir ist es jedenfalls auch so, dass ich normalerweise, also vor dem Konzert habe ich auch weder irgendwas geraucht noch irgendwas getrunken. Ja. Weil dann kann ich das nämlich spielen. Ja. Ich kann das nur nüchtern spielen eigentlich, richtig gut zumindest. Wenn ich gescheit spiele, will, muss ich nüchtern sein. Noch im Konzert ist dann, okay, aber, also ich muss mich die ganze Zeit total konzentrieren. Es ist, ich sage immer so Proben mit Weiche, die ist irgendwie, so 3 Stunden Proben mit Weiche sind wie 5 Stunden Sauna. So fühle ich mich dann auch. Und zwar nicht, es ist auch nicht so, dass es irgendwie technisch besonders schwierig ist. Also, dass man Schlagzeug spielt, eigentlich immer einfache Sache, relativ einfache Sache. Mhm. Aber es ist so, dass man sich total konzentrieren muss, wann halt welcher Dale kommt und welchen Takt der hat. Ja. Die ganze schräge Takte zu lernen war halt echt krass, aber jetzt geht's. Und aber es macht sau Spaß. Was ist denn 7/4-Takt? Naja, also mach ich meine, mach doch mal hier live. Hier mit der, also du kannst halt immer so einen Takt einfach zählen. Ja, mach doch mal. Mit dem Mund, oder ja, was? Ja, mit dem Mund. Also 4/4-Takt, was halt immer so normalerweise ist, ist es halt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne? Ja. Bububaf, bububaf, bububaf, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bububaf, bububaf. Und 7/4-Takt ist halt 7 schlecht, bis das wieder von vorne losgeht. Mach mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Aber wir haben Sachen, die noch 3/4-Takt sind. Aber Sachen, so, die 7. Ja. Jetzt haben wir ein Lied gemacht, was 7/4-Takt ist, glaube ich. Mhm. Das Problem war auch immer, dass der Gerd, der kann das alles schon viel länger. Der kann zählen sau gut und der kann 7/4 und 5/4, der kann den ganzen Scheiß. Aber ich habe das immer nicht gerafft. Ja. Ich habe das jetzt erst durch die Band gerafft. Irgendwie haben die es geschafft, mich auch zu fixen und ich habe angefangen, mich dann neu zu denken und dann ging es irgendwann. Vorher mit dem Gerd habe ich immer gesagt, oh, der 7/4-Takt, das check ich nicht, das musst dann du machen. Ja, das ist auch irgendwie eigentlich auch nicht so, eigentlich so normale, so übliche Zeug ist alles 4/4, ne? Oder drei Viertel. Oder drei Viertel, das ist so im Schlagerbereich. Ich würde sagen, 80% sind vier Viertel und 20% sind drei Viertel. Ja, okay, der Schlagerbereich ist ja ziemlich groß und mächtig, ne? Also, das ist ein Walzer, oder? Nicht nur Schlager, alles. Walzer, oder? Techno, Walzer Heavy Metal, alles. Ja? Ja. Diese Schreichetakte gibt es fast nie. Mhm. Sollen wir mal ein Lied spielen? Also das Slayer-Lied zum Beispiel, ja, ist immer im Viervierteltakt. Immer. Mhm. Alle Lieder, die sie gemacht haben. Ja, das ist wahrscheinlich von alle Rockbands ist im Viervierteltakt. Ja. Ja. Na gut, oder im Dreiviertel. Aber so Thrash-Metal-Bands machen auch normalerweise keinen Dreivierteltakt. Ja, es ist eigentlich so Walzer, ne? Dreivierteltakt, oder? Also ein Walzer ist auch im Dreivierteltakt. Ja. Sollen wir mal was von euch spielen? Was Aktuelles oder was, oder das, was du mir geschickt hast, irgendwie? Von was? Da hast du mir gerade eben noch ein Lied geschickt, ne? Von Geld in Nelt. Ja, eine Demo-Version von Geld in Nelt. Ja. Die können wir spielen, ja. Exklusiv im Pogo-Radio. Ja, auf der. Ein Geld in Nelt-Lied, wo noch gar nicht richtig fertig ist. Das ist sogar ein fertig, aber hier läuft es schon. Und auch noch nicht gemastert. Ja. Klingt vielleicht. Schlecht, weil mein ganzes Glas ist leer und das ist mir schlecht. Nirgends find ich Wein, Sprudel, es ist eine Qual. Ich hätte echt so saugern, schon im Material, schon im Material, schon im Material. Schon ist mein bester Kumpel. Da ist so lieb zu mir. Da wärmt mein Hirn, versteht mein Herz viel besser als das Bier. Leider seh ich hier nur Bier, so 40 an der Zahl. Und ich hätte echt so saugern, schalle Material, schalle Material, schalle Material, schalle Material. Scholle, küss mich, Scholle, wärm mich, Scholle, an der Zahl. Scholle, hilf mir, Scholle, führ mich, Scholle, an der Qual. Pass echt ganz gut auf, Vorsicht, Fall. Ich hätte dich zu sagen, Scholle, Material, Scholle, Material. So, nochmal ganz kurz, war das jetzt ein Dreivierteltakt? Nee, das war ein Viervierteltakt. Ach so. Das war doch. Buff, du, buff, du, buff, du, buff, du, eins, zwei, drei, vier. Ja. Nils, das warst du auch schon wieder hier. Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 23.3. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei dir. Die Sendung schon fertig? Die Sendung ist fertig, ja. Da kann ich nicht mal mehr ein Lied hören. Ja, doch, am Schluss noch mal eins. Wir hören noch eins von euch, nämlich Immer bei dir von der 10.000 Jahre Geld et Nelt Platte. Sollen wir es machen? Können wir machen. Zum Ausklang noch dieses Lied. Und wir können ja bei noch ein bisschen weiter dann offline noch miteinander reden. Ja. Über Dinge, die man am Radio besser nicht sagt. Ja. Okay. Tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Gute Zeit. So sau. Danke. Gern. dir, weil bei dir ist es 100.000 Male schöner als bei mir. Bei dir fühl ich mich immer so sauwohl. Und alle fühl ich mich immer bissel ho, ho, ho, ho, ho. Ich wär so sau, gern, immer bei dir.